Damals wusste ich es nicht. Ich war weder bei Lagebesprechungen dabei, noch war ich wie die Adjutanten persönlicher Gesprächspartner von Hitler. Was also kann ich berichten? Nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre geht es gerade den jungen Leuten, die mich befragen, gar nicht darum, nochmals längst bekannte Fakten bestätigt zu sehen oder etwas über Hitler als Mensch zu erfahren. Wie gelangte man hinein in das engste Umfeld Hitlers? Wie wurde man sein Bunkertelefonist? Auf welche Weise spielte sich in der Machtzentrale Hitler Deutschlands der Alltag für Leute wie mich ab? Mit welchen Gefühlen nahm man Kriegsverlauf und Untergang aus meiner Position wahr? Dies sind die Fragen vieler junger Menschen. Ich versuche sie in diesem Hörbuch zu beantworten. Sicher ist weiterhin von Interesse, was in Hitlers letzten Lebenstagen geschah, wie der Bunker aussah und was mir zu Daten und Fakten erinnerlich ist, die heute zur Weltgeschichte gehören. Aber was sich in meinem Gedächtnis besonders festgesetzt hat, mir damals wichtig oder wertvolle Erfahrung war, dies deckt sich natürlich nicht immer mit dem, was historisch von Belang ist. Es ist mir gar nicht leicht gefallen, mich selbst in das Zentrum des Erlebten zu rücken. Für diese Biografie ist es unerlässlich, dass ich vieles von dem ausblende, was mich hindern würde, von den Dingen so zu berichten, wie ich sie damals wahrnahm. Die folgenden Schilderungen sollen weitgehend frei sein von rückschauenden Bewertungen, dem Wissen um das Ausmaß des Schreckens, das ich wie viele erst lange nach Ende des Krieges erfuhr. Nur dann kann ich wieder eins werden mit dem Rochus-Misch von Mitte 20, den es nun seit über 60 Jahren nicht mehr gibt. Dieses Hörbuch ist keine Rechtfertigung. Ich bekam den Posten bei Hitler, weil mein Kompaniechef sich sicher war, dass ich eben keinen Ärger machen würde. Ich trat den Posten an, weil ich Soldat war, und ich behielt ihn, weil mein Kompaniechef recht hatte. Ich werfe mir heute nicht vor, dass ich unter den damaligen Umständen funktionierte, dass ich meinen Dienst immer ordentlich und gewissenhaft versah, selbst dann noch, als mir 1943 klar wurde, dass der Krieg verloren gehen würde, selbst dann noch, als er längst verloren war, selbst dann noch, als Hitlers Leiche brannte. Nein, ich werfe dem Rochus-Misch von damals nicht vor, dass er keinen Ärger machte. Dennoch, dass mir das so selbstverständlich war, das macht mich nachdenklich. Ich lauschte damals Schwiegervaters Berichten über alte SPD-Zeiten, hörte mit ihm den Feindsender und fuhr anschließend wieder zum Dienst in die Reichskanzlei. Ich holte Onkel Paul aus dem KZ und danach ging ich wieder zurück zu Hitler. Im Juli 1944 glaubte ich nicht mehr die Bohne an den Endsieg, aber als uns nach dem Attentatsversuch die Telefonverbindung in die Wolfsschanze zum überlebenden Hitler glückte, da war ich in dem ganz konkreten Augenblick schlicht erleichtert. Und sei es nur deshalb, weil nun die nervenzehrende Anspannung wegen der unklaren Befehlslage beendet war. Ich habe mich zur unbedingten Pflichterfüllung eigentlich nie überwinden müssen, nie mit mir gekämpft, nie gezögert. Nur ganz am Schluss, als ich umkam vor Sorge um meine Frau und meine Tochter, da habe ich überhaupt einmal den Gedanken gehabt, etwas Pflichtwidriges zu tun. Aber dann blieb ich doch im Bunker, bis mich der neue Reichskanzler Joseph Goebbels offiziell und als Letzten entließ. Ich war Soldat. Ich hatte meine Aufgaben, meine Anweisungen, meinen Platz. Und ich hatte einen guten Platz im Vergleich zu den Kameraden im Feld. Ich brachte Berge von Depeschen zu Hitler und vermittelte unzählige Gespräche, aber ich habe das große Ganze weder gesehen noch danach gesucht. Ich habe mich darum nicht bemüht. Ich habe keine Fragen gestellt, wenn man besser keine stellte. Und man wusste immer, wann man besser keine stellte. Ich habe aber auch keine Fragen gestellt, wenn man dies hätte machen können. Ich sage es so, wie es ist. Der junge Rochus hatte wenig Fragen. Als Hitlers Leibwächter habe ich die meiste Zeit über herumgestanden, als sein Telefonist die Knöpfe der Telefonanlage gedrückt und als Kurier Papier durch die Gegend transportiert. Durch russische Behörden sollte das eines Tages als Unterstützung des Nazi-Regimes abgeurteilt werden. Aber wer bleibt dann übrig von meiner Generation, der sich in diesem Sinn nicht schuldig gemacht hat? Wenn ich gefragt werde, was meine Aufgabe bei Hitler war, antworte ich häufig, einfach nur da sein. Genau darüber bin ich heute froh. Ich musste nicht mehr als einfach da sein. Und was, wenn es anders gewesen wäre? Wie weit hätten mich Pflichtbewusstsein, Gehorsam und der Eid auf Hitler gehen lassen? Ich bin froh, dieser Prüfung entgangen zu sein. Viele Kameraden hatten dieses Glück nicht. Ich erzähle meine Geschichte den jungen Leuten auch, damit sie es nicht versäumen, rechtzeitig die richtigen Fragen zu stellen. Und um dem auf die Spur zu kommen, warum das damals mir und so vielen anderen nicht gelang, berichte ich von den Dingen möglichst so, wie ich sie seinerzeit wahrnahm. Meinen Weg von Schlesien über die Oberlausitz und den Schwarzwald nach Berlin in die Reichskanzlei, vom Obersalzberg in die damalige ostpreußische Wolfsschanze, dann direkt vom Führerbunker in die Folterkeller des russischen Geheimdienstes GPU in der Moskauer Ljubljanka, weiter in wechselnde Arbeitslager in Karaganda, Kasachstan, Borowitschi, Oblast Nowgorod, Sverdlovsk, Ukraine und Stalingrad und endlich nach fast 9 Jahren Kriegsgefangenschaft wieder zurück nach Berlin. Ich möchte all dies so schildern, wie es mir begegnete. Meine Notizen, die ich kurz nach meiner Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft im Februar 1954 mit Hilfe meiner Frau niederschrieb, stützen meine Erinnerungen, die ich zusätzlich in ausführlichen Gesprächen mündlich weitergegeben habe und die nun aufgezeichnet sind. Rochus Misch.